Ein letztes des 16. Jahrestages der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni gab es am 10. und 15. Juni in Nepal und Guinea ein Seminar und einen Vortrag und veröffentlichte am 14. Juni der Vorsitzende der Organisation für afroasiatische Völkersolidarität, Helmi El-Hadidi, eine Stellungnahme.